schon da? Moin, moin, herzlich willkommen. Wir sind jetzt endlich online mit unserem Podcast, aber bevor es richtig losgeht, ein kurzer Hinweis und ein dickes, fettes Sorry von meiner Seite. Der Weihnachtsmann hat zwar ein wundervolles Mikro gebracht, wie ihr jetzt auch gerade hört. Wir haben aber die erste Folge bzw. unsere Nullnummer bei meiner Oma aufgenommen. Und ich, Schussel, hab mein Kabel vergessen. Dementsprechend hört ihr nun gleich die Oma glasklar, weil sie hat ein Mikro, mich aber über mein Laptop-Mikrofon, was ganz furchtbar ist. Ich hatte kurz überlegt, ob wir das Ganze einfach nochmal neu machen, aber es ist so schön authentisch geworden und lustig, unsere Intro-Folge. Und das wäre irgendwie zu schade gewesen, das Ganze nochmal neu zu machen. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Verzeiht mir die gruselige Sprachqualität. Ihr müsst auch nicht lange zuhören. Ich glaube, es sind 13 Minuten gleich. Und dann beim nächsten Mal, verspreche ich euch, wird wieder mit vernünftigem Mikro aufgenommen, wenn es dann so richtig ins Eingemachte geht. Und genau, ja, also, mein Laptop-Mikro, gruselig. Mea culpa, I'm sorry. No? Also, jetzt viel Spaß beim Reinhören. Es geht los. Tschüss, tschüss, tschüss. Jetzt geht's. Hi. Hallo. Moin, Izzy. Moin, moin. Na? Moin. Na, wo bist du denn da gerade? In so einem schicken Zimmer? Ich bin in einem richtig hübschen Wohnzimmer. Du glaubst es nicht. Hier muss eine wohnen, die hat so ein Stil, ist der Hammer. Hast du ja richtig Glück, ja, dass du da sitzen darfst. Ja. Wollen wir schon mal, wir können ja schon mal direkt unsere Zuhörer begrüßen. Was meinst du? Ja, das mach mal. Ja. Also, herzlich willkommen zu Omis Woche und ich. Der Podcast, Sabbel-Podcast mit Omi Bea und mir. Ja, das wird unsere erste Folge. Und wir sind schon ganz aufgeregt, ne, Omi? Ja, ja, total. Und wir wünschen auch noch schöne Weihnachten. Oh ja, schöne Weihnachten. Das ist ja wahrscheinlich dann noch ein bisschen spät, aber... Erster Weihnachten, nee, geht noch. Erster Weihnachten ist doch gut. Genau. Kann man immer noch. Ja. Hoffentlich ist euch der Gänsebraten gut bekommen. Wir haben ja heute Pute gehabt, die war auch lecker. War so viel. Oh ja. Ja, für drei Personen drei Puten eingekauft, du Dummer. Also Probekeulen, nicht ganz, sonst denken die Leute noch, wir haben ganze Puten gehabt. Das wäre. Ja, vom Gefühl her war es eine ganze Pute. Und wir sind mit drei Leuten mit einem Oberschenkel zurechtgekommen, ne? Einen habe ich gleich eingefroren, den anderen nimmst du dann morgen oder nachher mit und den verarbeitet ihr dann morgen. Mit schöner Kruste, lecker und lecker, ja, war richtig schön Gemüse dazu und so zart, wie Nonnenbauch. Nonnenbauch. So gut geschmeckt. Ja. Wir sind auch richtig gut satt geworden, ne? Ja. Ja. Siehst du, guck, da sind wir direkt schon im Thema. Die Leute wissen ja noch gar nicht, was sie hier überhaupt alles erwartet. Erwartet sie denn? Ja, was erwartet sie denn? Pack aus dem Weihnachtssack. Ja, wir waren da lange am Überlegen, was wir machen. Ich wollte lange einen Podcast machen und habe dann ja irgendwann mal meine Omi gefragt, Omi, wollen wir nicht zusammen einen Podcast machen, weil die Omi erzählt die schönsten Geschichten. Und so kam das dann dazu, dass wir uns jetzt einfach mal verabredet haben. Die Oma hat vom Weihnachtsmann ein Headset bekommen. Oh ja, toll. Richtig schick, ne? Habe ich jetzt gerade auch. Richtig. Richtig teuer. Professionell, würde ich schon mal so sagen. Ja. Wir müssen ja auch noch sagen, dass wir eigentlich ja so getrennt wohnen. Du wohnst ja in Leipzig und ich wohne in Emshorn. Genau. Ich gehe davon aus, dass jeder weiß, wo Emshorn ist. Na klar, Deutschland, ne? Weltstadt Elmshorn. Wer ja, kennt 35 es? Kilometer hinter Hamburg. Genau. Richtung das Norden. Genau. Deswegen ist das Ganze immer ein bisschen über die Fahne, über die WLAN-Leitung. Und ja, worüber schnacken wir? Über was wollen wir alles so schnacken? Wir schnacken über Land und Leute. Was so anliegt. Was so anliegt. Was so anlag die Woche. Ne? Ja. Was wir so erlebt haben. Wir machen das alle 14 Tage am besten. Genau. Und dann gucken wir, dass wir uns das einiges einigen. Sein, was die Leute auch so interessiert oder was sie dann auch erlebt haben und sagen, ja, mir ist genauso ergangen. Ne? Genau. Jetzt finde ich ja erstmal interessant, jetzt auch schon mal mit Weihnachten. Gestern Heiligabend war ja auch schön dann gewesen, ne? Ja, das war schön. Das war schön. Was sehr schön war ja bei deinen Eltern. Isabel ist ja meine Enkelin, müssen wir auch noch dazu sagen. Ich bin ja die Omi, das hatten wir uns so ja schon vorgestellt. Und du bist die Omi und ich bin die Enkelin, das ist etwas ganz Besonderes. Das ist eine Konstellation, die gibt es sonst selten. Ja. Jedenfalls selten mit so schicken Kopfhörern jetzt. Ja. Brandschnurren. Ganz Brandschnurren. Und auch immer lustig, ne? Ja. Probleme haben wir nicht. Nee. Probleme haben wir um die Ecke gebracht. Genau. So viel dazu hier. Nochmal einen schönen Gruß raus an unsere Freunde vom Face of Death Podcast. Ja. Ne? Probleme haben wir schon um die Ecke gebracht. Könnt ihr mal gucken, wie uns auf die Schliche kommt. Eure Probleme um die Ecke bringen. Ja, bringt die einfach um die Ecke. Kämpft es schon die Arme hoch. Braucht kein Mensch. Ja, wir hatten eben ja schon was hatten wir eben mit Marc Terenzi hatten wir eben gesprochen, ne? Die Oma hat ja gerade erzählt, ich wohne ja jetzt in Leipzig und habe tatsächlich den Marc Terenzi getroffen. Wer hätte das gedacht? In der Disco. Ich war überrascht, wie klein der ist. Ja, kleiner Mann. Du hast ihn ja in der Disco getroffen. Jo. Das war sehr witzig, auf jeden Fall. Die ja, Reagan hast du dich ja gleich mit ihm fotografieren lassen und mir dann das Bild geschickt. Ja. Das habe ich immer noch in meinem Handy. Ach so, ich dachte, also es hängt schon über deinem Bett. Nein, so weit ist es noch. So schön ist es. Es ist, was? Ich ist so schön. Es mit rausschneiden. Das will ich ja auch nicht dann, ne? Würdest du den ich dir nicht angucken? Was denn? Dann habe ich ihn zweimal im Fernsehen gesehen. Ja. Und da hatten die über ihn gesprochen, dass er jetzt irgendwo auftritt und hat er auch gesungen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und dass er eben in Leipzig wohnt und seine Freundin, die Langmähne. Die Langmähne. Ja, mit langen Haaren. Das war jetzt nichts Nachteiliges. Nee, das sah ja auch nicht so aus, ne? Muss ich sagen. Ich dachte mal, der Marc Terenzi strippt. Ich dachte, das wäre ein reiner Stripper. Ja, das hast du mir jetzt gesagt. Das ist neu für mich, aber du machst ja recht haben. Warum auch nicht? Weiß ich nicht. Ja, aber wenn du ihn hast singen hören, dann scheint er ja zu singen wieder. Ja, er hat gesungen. Er ja, seine Kernkompetenz. Er hat eine Band sogar gehabt. Ja. Ne? Also er war nicht alleine da und das war nicht schlecht. Ja. Muss ich so sagen. Ne? Vielleicht geht es ihm dann ja irgendwann auch wieder besser. Jetzt als Dschungelkönig in der Hype-Welt. Ja, brauchte er das Geld, ne? Da war er ja auch noch jünger und brauchte eben das Geld, ne? Ja, er war jung und brauchte das Geld. Das auch. Ich habe das aber nicht gesehen, das sagen immer die Leute, du jetzt auch wieder. Ist er da schon rechtzeitig rausgeflogen, damals aus dem Camp? Nee, der ist ja als Letzter rausgegangen. Der ist ja als König? Dschungelkönig da, oder? Irre ich mich da gerade. Ja, warum auch nicht, ne? Da haben wir ja schon ganz andere gehabt. Ja. Was war dein schlimmster Dschungelkönig? Was ist der schlimmste gewesen? Also ich habe das ja eigentlich ein einziges Mal gesehen, das ist schon 100 Jahre her, ne? 100. Also ich kann das jetzt gar nicht mehr sagen, wer da das gewesen ist. Ich habe das nur gesehen, dass sie da so durch so schreckliches Wasser, Kloake schwimmen mussten und dass sie Würmer essen mussten und all solche Sachen da. Oh. Ewig heulten da irgendwelche, also nee. Das. Also. Bist du da so geblendet? Ist da das Licht so hell oder so? Ja. Wo du sitzt? Deine Lampe blendet mich. Die Lampe ist quasi direkt vor meinem Kopf. Welche Lampe? Im Wohnzimmer? Deine Tischlampe hier, ja. Kannst du sie ausmachen oder ist es dann zu dunkel? Nö, ach, ist doch okay so. Zurück. Ja, gemütlich zurücksetzen. Ja, fein, ne? Siehst du mich denn jetzt hier auch? Ich sehe dich auch, aber die Zuhörer sehen dich nicht. Also du kannst auch in der Nase popeln jetzt, wenn du willst. Nein, das mache ich doch nicht. Nein, das machen wir nicht. Ja. Ja, Dschungel, auch abgehakt. Das haben wir noch. Was hast du noch zu erzählen? Was ist dein Lieblingsrezept zu Weihnachten? Oh, der Braten heute, ne? Der ist ja wunderbar gelungen. Das können wir auf jeden Fall mal auf die Website stellen. Also das war wirklich lecker, weil das ja diese Putenoberkeulen waren. Die habe ich dann schön gewaschen, einzeln gewaschen von beiden Seiten, schön mit Haushaltskrepp abgetrocknet. Und dann, bevor ich die in Bräter getan habe, in schön eingesalzen, mit der Hand so immer so von beiden Seiten rübergerieben und auch gepfeffert, genauso. Dann habe ich die in die Form reingetan und dann den in den vorgeheizten Backofen, 175 Grad, erstmal eine halbe Stunde. Dann habe ich Gemüsebrühe, ach so, und dann noch oben drauf Rosmarinzweige getan, auf die Blütenkeulen selbst drauf und auch in die Form selbst. Und da hat schon die ganze Wohnung hat schon danach gerochen. Wenn die dann so trocknen, ja, wirklich, das war richtig toll. Erst hat es nach Kuchen gerochen, weil ich zwei Kuchen gebacken habe für morgen, wenn die alle, die Familie morgen zum Kaffee trinken und Kuchen essen zu mir kommen. Und dann hat es plötzlich so lecker nach Rosmarin gerochen. Ja, und dann, wie gesagt, nach einer halben Stunde habe ich dann diese Gemüsebrühe aufgegossen, über die auch rüber, weil das soll ja nachher eine schöne Kruste geben. Gab es auch. Das gab es auch. Ja. Dann in der Zwischenzeit habe ich das Suppengemüse klein gewürfelt und dann nach einer Stunde drumherum verteilt und noch wieder Brühe drüber geschüttet, damit das wieder schön saftig bleibt. Und insgesamt hat dieses ganze Prozedere 2 Stunden gedauert. Und es war so, so lecker. Ne? Wir waren alle begeistert, alle drei. Ja. Nur es war zu viel. Es war zu viel. Es war zu viel, aber so ist es ja oft. Besser als zu wenig. Ja, genau so ist es doch. Ja. Und so können wir das morgen einfach nochmal mit verbraten. Das ist doch. Ja, genau. Nehmt ihr nachher mit. Und ihr habt ja das Ja bekommen von zu Hause, dass das auch gebraucht wird. Und wäre ja sonst schade. Okay. Ich bin froh, wenn ich mal morgen dann kein Fleisch essen muss. Kein Fleisch, ne? Ja. Vielleicht müssen wir den Isopoden nochmal fragen. Der hat ja schon gesagt, er will gerne mal ein veganes Rezept. Wir müssen vielleicht einfach mal ein veganes Rezept uns raussuchen. Und dann ja, das können wir ja zum nächsten Mal dann machen. Können wir ja mal machen. Ja. Und dann berichten wir davon. Ja. Ja. Dann gucken wir mal, was wir da so machen. Ja, ja, was meinst du? Können wir heute erstmal Schluss machen? Können wir heute Schluss machen? Wir haben ja auch noch ein bisschen was zu tun hier an Weihnachten. Und dann würde ich sagen, ist das doch vielleicht schon mal ein ganz gutes kleines Schmankerl für die Zuhörer. Und was wollte ich noch? Ach ja, genau. Wir haben natürlich, das müssen wir denen ja jetzt auch nochmal erzählen, wir haben natürlich noch eine Webseite, auf die man gehen kann. Das ist www.omiswocheundich.de. Da einfach raufgehen, alle Folgen downloaden, anhören, kommentieren, weiterverbreiten. Da freuen wir uns sehr. Und wir sind natürlich auch auf Twitter unterwegs. Da freuen wir uns auch über Nachrichten, wenn ihr möchtet. Und ich hoffe, das funktioniert jetzt auch für die erste Folge schon. Natürlich im iTunes. iTunes bitte auch eine Bewertung abgeben, wenn ihr uns mögt. Und dann freuen wir uns ganz sehr. Und wir sind auch immer offen für Anregungen, über was wir quatschen sollen, ne? Oder wenn euch irgendwas interessiert. Oder ihr einfach mal Omis Meinung zu einem Thema haben wollt, einfach mal fragen, fragen, fragen. Und dann wird das einfach mit eingebaut. Richtig. Ja, wenn ihr was wissen wollt, was ihr wichtig findet, könnt ihr uns auch fragen. Vielleicht können wir da helfen. Teilweise ist es ja so. Genau. Und, die Omi ist so ein kleiner Domian. Einfach mal mit Omi quatschen. Ne? Das hat schon vielen Menschen geholfen. Gut, ja. Dann würde ich sagen, das war eine prima erste Folge, Omi. Ne? Das erste Mal Headset auf den Kopf. Wunderbar, hast du gut gemacht. Ich würde sagen, wir verabschieden uns, oder? Hast du noch einen Verabschiedungsspruch, Omi? Du wolltest doch einen Verabschiedungsspruch. Ja, so. Da muss ich mir nochmal was Richtiges ausdenken, aber für heute sage ich einfach mal Tschüss, lasst es euch gut gehen und bleibt uns treu und wir freuen uns auf das nächste Mal. In 2 Wochen dann wieder. So sieht es aus. Bis in 2 Wochen. Tschüss. Tschüss. Ciao. Schönen Tag noch.